Short Story. Schnappschüsse von No Violet Bulawayo. Der Himmel hat die schläfrige Sonne gerade erst ausgespuckt, als deine Mutter in den roten BH greift, den sie ihrer Schwester Noma vor 3 Jahren abgeschwatzt hat, und ein 20er herauszieht. Sie hat ihr Geld immer im BH, damit dein pensionierter Vater es nicht in die Finger kriegt und dich losschickt, um ihm 2 Schachteln Kingsgate-Zigaretten zu besorgen und dann den restlichen Tag nach Tabak zu stinken. Er raucht zu viel. Deine Mutter gibt dir den 20er und eine weiße Papiertüte und sagt, du, lauf zu Maplanka und kauf 1,5 Weißbrot und 1 Liter Chimombe. Und sieh zu, dass du weg bist, bevor ich mir das mit der Milch anders überlege. Auf dem Weg zu Maplankas Laden triffst du Namge Kobba. Namge Kobba ist die bucklige alte Frau, die in der winzigen Hütte am Ende des Blocks lebt. Ganz egal, ob es warm ist oder kalt, sie trägt immer einen blutroten Pullover. Und sie hat auch immer einen Kleiderbügel bei sich, der, wie du findest, eigentlich ein Gehstock sein sollte. Weil alle buckligen alten Leute, die du kennst, einen Gehstock mit sich herumtragen und keinen bescheuerten Kleiderbügel. Sofort erspäht sie die Papiertüte in deine Hand und sagt, mit ihrem dünnen Stimmchen, das nur von Schleim und langen Pausen und schwerem Atmen und dem Gestank von Kautabak zusammengehalten wird, du, was willst du kaufen? Und du sagst, ich kaufe 1,5 Weißbrot und 1 Liter Chimombe. Namge Kobba will wissen, was du kaufen wirst, weil sie höchstwahrscheinlich auf einen Tee bei euch vorbeikommt, wenn sie niemanden findet, der bessere Frühstückspläne hat. Du lässt Namge Kobba stehen und läufst weiter. Als du die Abkürzung durch das Dickicht direkt hinter Maplankas Laden nimmst, trittst du fast auf ein benutztes, rosafarbenes Kondom und spuckst angeekelt aus, weil du findest, dass Kondome echt eklig sind. Aber als du klein warst, fandest du das noch nicht. Damals dachten du und deine beste Freundin Mamli nämlich, Kondome wären in Wirklichkeit Ballons, obwohl dir ihre Form irgendwie komisch vorkam und ihre Haut viel, viel dünner war als bei normalen Luftballons. Du hattest außerdem keine Ahnung, was diese komische, stinkende Flüssigkeit in den Ballons war, aber ihr habt sie einfach nur mit Leitungswasser ausgespült, die schlaffen Dinger aufgeblasen, die Öffnung mit einer Schnur zugebunden und gedacht, dass sie 1A-Spielzeug sind. From me, y'all don't want money, y'all don't want from me. Y'all wanna die in the chase of things. We all gon' die and break the thing. Trapped inside a burning church, made it out alive. God know my worth. Raw face, scar face, y'all face. More defeat, I know it hurts. 20 of them. 20 on call, got 20 in my hand. Got 20 on judge, gave 20 to my dog. Got 20 on girls that'll fuck you. That'll fuck you, then fuck you over. Take your safe, take your keys, take your rover. Take the heart you thought you had. Speed off, rolling up life in a taxi cab. Ops on the radar. You're dead to me. How you wanna play ball? You're dead to me. Take takes off. You're dead to me. You're dead to me. You're dead to me. You know what zone I'm in. You're dead to me. Don't care who you with. You're dead to me. Watch me do my shit. You're dead to me. You're dead to me. Hey, hey, ready, set, go crazy. Hit a finesse, you see I'm getting mice. Life hit a nigga with the lemons, limelight. But at night, we still committing crimes, spitting rhymes. By the coupe with the spinning rim, get inside. Ring a friend, bleeding hands from the genocide. Clean me up, beam me up to the other side. Brothers die, cause coons turn their butterflies. They don't wanna see me sitting in the bins. They don't wanna see me living on the end. Of the city, in the city, why been? Show no pity in the city for the sin. They don't wanna see me getting to the check. They just wanna see me swimming in the deck. Don't drown on ground with it till you hit. 911, freeze, boom, boom, dead. Ops on the radar. You're dead to me. How you wanna play ball? You're dead to me. Takes off. You're dead to me. You're dead to me. You're dead to me. You know what zone I'm in. You're dead to me. Don't care who you with. You're dead to me. Watch me do my shit. You're dead to me. You're dead to me. Too bad. I move like a millipede. When I flex them, tendons like rubber trees. Young Billy Jackson, back to the shit. Mouthpiece drawn, got a verbal armory. Stack bodies, not figurines. Move beneath the surface, submarine. I'm half machine, obscene with a light sword. Look inside the brain, it's a riot in the psych ward. What you standing on the side for? Roar like a lioness, punch like a cyborg. Spit slick, attack is subliminal. Flowers on my mind, but the rhyme style's sinister. Stab behind my own bars like a seasoned criminal. Gotham City streets are playing the crushing any system that belittles us. Antidote to every poison they administer. Switching like time signatures. Colors in my aura tend to cover the perimeter. Brown bodies that the blues wanna shoot through. High res lenses wanna pull over your eyes. My strength ain't nothing like my size. Blades on the top, Kathleen Cleaver. Tangle my cords like a weaver. Tune them. Ops on the radar. You're dead to me. How you wanna play ball? You're dead to me. Takes off. You're dead to me. You're dead to me. You're dead to me. You know what zone I'm in. You're dead to me. Don't care who you with. You're dead to me. Watch me do my shit. You're dead to me. You're dead to me. Tune them. In Maplankas Laden empfängt dich heilloses Durcheinander. Eine Horde wütender Kunden scheint sich über den kahlköpfigen Besitzer und seinen kleinen, schmollenden Angestellten hinter der Ladentheke aufzuregen. Du hast keine Ahnung, wie du dir einen Weg durch die Menge bahnen sollst, also bleibst du einfach neben der Tür stehen und versuchst nicht zu dem verkrüppelten Zeitungsverkäufer hinüberzusehen, der dir seine rote Zunge entgegenstreckt. Sie ist rot, weil er ein rotes Brausebonbon lutscht und sie hin und her bewegt. Das macht er immer, jedes Mal. Und du weißt nicht, was es heißen soll, aber es kommt dir irgendwie obszön vor. Und du wünschst dir, er würde es lassen. Du heftest deinen Blick auf seine Zeitungen, um die widerliche rote Zunge nicht anschauen zu müssen, und liest die großen schwarzen Buchstaben auf der Titelseite wieder und wieder, bis du die Wörter fast auswendig kannst. Inflationswelle trifft das Land. Du weißt, was alle anderen Wörter bedeuten, aber du hast keine Ahnung, was das für eine komische Welle sein soll. Es ist ein schwieriges Wort. Vielleicht wirst du es verstehen, wenn du größer bist. Als die ersten wütenden Kunden widerwillig aus dem Laden tröpfeln, weil Maplanka gedroht hat, die Polizei zu rufen, gehst du dankbar nach vorn. Du stellst dich auf die Zehenspitzen und legst dein feuchtes, zerknautschtes Geld auf den Tresen, von dem die Farbe blättert, und sagst mit deiner kräftigsten Stimme: Mutter hat gesagt, ich soll anderthalb weiß... Bevor du deinen Satz beenden kannst, sagt dir Maplanka, dass die Preise für Brot und Milch und alles andere gestiegen sind und du jetzt viel mehr Geld brauchst. Trotzdem stehst du da und wartest darauf, dass er das Geld nimmt und dir deine Sachen und dein Wechselgeld gibt, weil du weißt, dass du die gleichen Sachen gestern mit einem 20er bezahlt hast. Wie kann es also sein, dass du heute nicht die gleichen Sachen mit dem gleichen 20er kaufen kannst? Du denkst immer noch darüber nach, als Maplanka dein Geld schnappt, es dir entgegenschleudert und sagt, du sollst damit entweder ein Feuer machen oder losgehen, um mehr zu holen. Und außerdem sollst du deiner Mutter sagen, dass sie das lesen soll, was er die verfickte Zeitung nennt. Woher weiß er, dass dich deine Mutter und nicht dein Vater geschickt hat? Und was steht da in der Zeitung, was man lesen soll? Und warum ist sie verfickt? Du bist ein bisschen verunsichert, als du den Laden verlässt und noch einmal am rotzüngigen Zeitungsverkäufer vorbeiläufst. Du gehst einfach weiter und weiter, während er dir hinterher zischt, obwohl du echt Lust hättest, stehen zu bleiben und ihn zu fragen: Hey Rotzunge, was steht in der Zeitung, hä? Du schlängelst dich durch die verbliebenen Kunden, die in Gruppen zusammenstehen, und dir wird auf einmal klar, dass sie wütend sind, weil sie genau wie du nichts kaufen konnten. Als deine Mutter dich ohne die Frühstückssachen sieht, steht sie vom Bodenschrubben auf, stemmt die großen Hände in die weit ausladenden Hüften und bellt: Du, hast du etwa mein Geld verloren? Du senkst den Blick auf ihren gelben Rock mit dem bebrillten, lächelnden Präsidenten des alten Landes vorn drauf. Du fragst dich gerade, warum das schwarze Haar des Präsidenten nicht grau wird wie bei anderen alten Leuten, als deine Mutter losdonnert: Ich hab dich gefragt, was mit meinem Geld passiert ist. Also! Ihr Tonfall lässt dich zusammenzucken und du stammelst hastig einen unzusammenhängenden Satz und erst nachdem sie dich geohrfeigt hat, zweimal, linke Wange, klatsch, rechte Wange, klatsch, kannst du ihr erzählen, als ob du dafür erst geschlagen werden musstest, dass Maplanka behauptet hat, das Geld würde nicht reichen. Den Teil mit der verfickten Zeitung lässt du vorsichtshalber aus, weil du zu Recht vermutest, dass dir das nur Ärger einbringen würde. Was meinst du mit »es reicht nicht«? Ein Zwanziger, ein ganzer verdammter Zwanziger soll nicht reichen? Du kämpfst mit heißen Tränen, guckst auf die zwei erhobenen Finger deiner Mutter und bemerkst zum ersten Mal, dass ihr Ehering im Fett ihres Fingers ersäuft. Und du starrst einfach weiter hin und bleibst stumm und fragst dich, warum du alles abkriegst, obwohl ja nicht du gesagt hast, dass das Geld nicht reicht. Wiederholst du nicht einfach nur, was gesagt wurde? Zwischen zusammengepressten Zähnen befiehlt dir deine Mutter, zu bleiben, wo du bist, schäumt in ihr Schlafzimmer und knallt die Tür hinter sich zu. Als sie ein paar Minuten später wieder herausschießt, hat sie sich ein rotes Tuch um den Kopf gewickelt, das zu ihren giftigen Spinnenaugen passt, und trägt die schwarzen Mokassins deines Vaters, die ihr zu groß sind. Sie sagt, wieder zwischen zusammengepressten Zähnen, »Gehen wir«, und du folgst ihr auf dem Fuß. Im Laden muss Maplanka nur einen Blick auf die Frau werfen, die wie ein wilder Stier hereinstürmt, um zu begreifen, dass sich deine Mutter nicht bei den Hörnern packen und besänftigen lässt wie jeder andere. Eilig kommt er hinter dem Tresen hervor und schüttelt ihr die Hand. Noch bevor sie den Mund aufmachen kann, sagt er ihr, dass die Regierung über Nacht die Preise für Essen und Benzin und alles andere erhöht hat. Und er deutet auf den Zeitungsverkäufer. Steht alles in der Zeitung. Maplanka sagt, steht alles in der Zeitung, als hätten diese Zeitungen tatsächlich eine Stimme, um zu rufen, ja, es stimmt, es stimmt, es stimmt. Deine Mutter öffnet den Mund, vielleicht um ihm, wie sie es meistens in so einer Situation tut, du verlogener Bastard, entgegenzuspucken. Aber bevor sie es sagen kann, fügt Maplanka hinzu, das Schlimmste ist, dass das erst der Anfang ist. Was auf dieses Land zukommt, ist noch gewaltiger als Jesus Vater höchstpersönlich. Money. You no need to worry, or yeah, jump on your feet, make me start to jolly. If you get the money, you no need to worry, or yeah, jump on your feet, make me start to jolly. There's no need to hurt you. Give me time, my baby. Ehe du dich versiehst, steigen die Preise sogar noch weiter und kaum jemand kann sich noch etwas leisten. Du dachtest, wie alle anderen auch, die Situation würde sich bald verbessern, aber nein, das tut sie nicht. Und deine Familie muss sich mit einer kleinen Mahlzeit am Tag begnügen. Außerdem werden wegen der Energieknappheit dauernd Strom und Wasser abgestellt. Namge Koba kommt immer noch in ihrem roten Pullover zu eurem Haus und setzt sich an die Tür, um etwas Essbares zu ergattern. Meistens stochert sie dann mit dem Kleiderbügel in der Erde herum und trinkt nur Wasser, weil es kaum noch Essen gibt. Weil dein Vater ohne zu rauchen nicht leben kann, zerbröselt er vorsichtig getrocknete Pawpaw-Blätter und dreht sie in Khaki-Papier zu Zigaretten. Immer wenn er an den dicken, unförmigen Dingern herumpafft und der dichte Rauch der Pawpaw-Blätter hässliche Spuren in der Luft hinterlässt, murmelt er »Fuck the government« vor sich hin. Irgendwann können du und deine Schwester Rose auch nicht mehr zur Schule gehen, weil die Gebühren auf einmal zu hoch sind. Also geht nur noch dein Bruder Wu und Lella. Dein Vater sagt, es ist das Beste, Wu zur Schule zu schicken, weil er ein Junge ist und Bildung in erster Linie für Jungs gedacht ist. Außerdem betont er, dass Wu als Erstgeborener die Familie versorgen wird, sobald er mit der Schule fertig ist. Du und Rose dagegen, ihr werdet eines Tages heiraten und irgendeinem Mann und seiner Sippe ihr Ansehen mit eurer teuren Schulbildung aufbessern, für die sie nicht einmal bezahlt haben. Wu geht dann aber nicht mehr lange zur Schule, weil er irgendwann zusammen mit seinen Freunden DJ und Tobias über die Grenze nach Südafrika abhaut, weil alle auf einmal nach Südafrika oder woanders hin verschwinden. Er hinterlässt einen Brief, in dem er verspricht, zurückzukommen, sobald die Dinge besser werden, aber Rose und du weinen, weil es sich ohne ihn leer anfühlt. Wer wird jetzt diesem widerlichen Typen Shenzira eine verpassen, weil er »Psst, hey, sexy« ruft, sobald du an seinem Haus vorbeigehst? Deine Mutter vergießt Tränen, weil ihr Kind nicht mehr da ist und fragt sich, wie er in einem fremden Land nur überleben soll. Dein Vater weint nicht um Wu. Vielleicht, weil es tabu ist, dass Männer weinen. Was würden bloß die Leute sagen, wenn sie einen erwachsenen Mann heulen sehen? Stattdessen bleibt sein Gesicht glatt wie ein frisch gestrickter roter Pullover und er nimmt die Nachricht regungslos auf. Sein Gesicht rührt sich nur, um den dicken, übel riechenden Rauch der Pawpaw-Zigaretten in die Luft zu stoßen und auf seiner Unterlippe herumzukauen, während er sich an die verschwindend geringe Hoffnung klammert, dass sein einziger Sohn es schaffen wird. Wenn Wu es schafft, schickt er vielleicht ein paar Pall Mall-Zigaretten aus diesem Südafrika. Was dein Vater noch nicht weiß, ist, dass es keine Pall-Mall-Zigaretten geben wird. Kurz nachdem der Mann, der sie über die Grenze nach Südafrika geschleust hat, Wu und seine Freunde auf den pulsierenden Straßen irgendeines Townships stehen lässt und noch bevor Wu sich an die neue Luft in seinen Lungen gewöhnen kann, wird eine Gruppe ungeduldiger, unzufriedener Jugendlicher 7-mal auf Wu einstechen. Weil sie keinen Bock mehr auf Leute wie Wu haben, die einfach in ihr Land kommen und alles an sich reißen. Sie werden ihn auf der Straße liegen lassen und das Leben wird zögerlich aus seinem Körper weichen, wie Luft aus einem löchrigen Kondom. In Africa, everything broke in. Dear boy, no money, no fame. Just live to fight another day. At night, the rats come out to play. In the trash, empty streets, already rolling thick as thieves. Take your money if you're rich. Take your life and rape your. bitch. 10 p.m., nobody in the streets of Shulandi. And me night walking, sipping wine, feeling fine, killing time. Not life wild if you feel like fun, some reason didn't. Bring my gun, my tipsy, giggling, taking selfies, making up raps and make me wealthy. Sense a threat from behind me, stop underneath the street. I look back, see six motherfuckers, yep, six riders rolling up on us. Underneath the street light, no. Waiting for the shit to go down. Oh God, it's gonna be blood on the streets. So much blood on the streets, oh. When the shit go down. Oh, oh God. Fuck, we get it rolled on. Wait, don't run, just hold on. Didn't wanna run away into the dark. Six riders roll upon us hard. They stick a knife against my guts. They take my phone, who gives a fuck? Take what you want. I keep calm, so one rider grab your Lundy's arm. But a rap pull a gap, but it didn't go blah. What the fuck a rider only pull a guy now? Your Lundy starts to buck and kick and make me lose my fucking shit. I'm busting the motherfucking rap with a gap. I kick and hit and bit this guy. Suck my finger in his eye. Took the rally's gun away. No bullets on the rally's run away. Set the body over there. He dragging my girl by the head. She trying her best to get away. He punching my girl in the face. What the fucking fuck? Then quick, I smash a bottle on the brick. What's a motherfucker like a wild animal? Blood, blood, so much blood. Oh, oh no, oh no, no. What did I just do? Oh my God. Oh, Jesus fucking Christ. Blood, blood, so much blood. Oh, oh Lord, please forgive me. What did I just do, oh my God? I didn't mean to kill a man. Oh, no. Underneath the streetlight. Oh, that's where that shit went down. Oh, oh, oh, boy, your mama gonna cry tonight. Girl, when she hear about that shit that went down. Oh, father, forgive me. Dein Vater wacht jeden Morgen auf und sagt wieder und wieder, fuck the fucking government. Scheiß auf die beschissene Regierung. Vor allem, weil er es hasst, Pawpaw-Blätter zu rauchen. Deine Mutter findet, es ist eine gute Sache, dass er sich keine Zigaretten mehr leisten kann, weil das bedeutet, dass es ihm vielleicht doch bald wieder besser geht. Er kriegt vom Rauchen einen fürchterlichen Husten und obwohl deine Mutter sich beschwert, lacht er nur und raucht weiter. Deine Mutter hofft, dass der Husten ohne die King's Gates verschwindet wie ein schrecklicher Geier, der sich ein neues Revier sucht, sobald er kein Aas mehr findet. Was niemand weiß, ist, dass der Husten einen Namen hat und dass dieser Name Lungenkrebs ist. Und dass Lungenkrebs die Lunge und die Leber und das Becken deines Vaters und was es da noch zu verwüsten gibt, bereits verwüstet hat. Und deinem Vater das Nichtrauchen überhaupt nichts bringt, weil er bald sterben wird. Wirst schon sehen. Wart's nur ab. Wart's nur ab. Die Krankenschwestern streiken, als die lauernde Schlange, der Lungenkrebs deines Vaters, schließlich aus ihrer dunklen Höhle hervorkriecht, weil sie wahrscheinlich schon alles verschlungen hat, was es in seinem Körper zu verschlingen gibt. Völlig überrumpelt zerfällt dein Vater so schnell wie eine brennende Pawpaw-Zigarette. Der mitfühlende Freund eines Nachbarn bringt deine Familie in einem klapprigen schwarzen Peugeot 404 zum Life-Hospital. Du musst draußen bleiben, weil Kinder nicht ins Krankenhaus dürfen. Du wartest und wartest und wartest und nach einer halben Ewigkeit kommen deine Leute endlich raus, aber ohne deinen Vater. Du denkst, dass die Schultern deiner Mutter plötzlich gebeugt sind, als wäre sie im Krankenhaus ihrem gealterten Ich begegnet. Sie geht schlurfend in den Mokassins deines Vaters und hält nur kurz inne, um dich mit müden Augen anzusehen. Sie erzählt dir nichts und du erwartest das auch gar nicht, denn wer bist du schon? Du bist nur ein Kind und die Erwachsenen erzählen Kindern nie irgendetwas. Es ist Rose, die mit ins Krankenhaus durfte, weil sie groß ist und schon einen Busen hat, obwohl sie bloß Rose ist und keine Erwachsene, die dir zuflüstert, dass sie deinen Vater da behalten haben. Sie sagt auch, und du kannst richtig sehen, wie wichtig sie sich dabei vorkommt, dass sie ihn an einen Tropf und an ein Beatmungsgerät gehängt haben. Plötzlich bist du eifersüchtig auf Rose, weil sie dastehen und Erwachsenenwörter benutzen kann, während du den Mund hältst und brav zuhörst wie ein Kind. Du wünschst dir, sie hätten dich auch ins Krankenhaus gelassen. Nicht, um deinen Vater sehen zu können, weil du ja dein ganzes Leben mit ihm verbracht hast und genau weißt, wie er aussieht und riecht, sondern um einen Blick auf den Tropf und das Beatmungsgerät zu werfen. Was sollst du denn Mamli und den anderen sagen, wenn sie dich übers Krankenhaus ausfragen? Du tröstest dich mit dem Gedanken, dass du beim nächsten Besuch darum betteln wirst, dass du mit rein darfst. Nur ein einziges Mal, damit du gucken kannst. Nur einmal. Aber du wirst den Tropf und das Beatmungsgerät nie zu Gesicht bekommen. Weil irgendwann in dieser langen Nacht, in der alles stillsteht, dein Vater stirbt. Es gibt einen plötzlichen Stromausfall und weil es ein armes Krankenhaus ist, kann man nichts dagegen machen, dass der Tropf und das Beatmungsgerät, die deinen Vater am Leben erhalten sollen, aufhören zu arbeiten. Es gibt überhaupt gar niemand, der irgendwas machen kann, weil die meisten Krankenschwestern streiken. Und so stirbt dein Vater. Das Leben strömt langsam aus ihm heraus wie der gewundene Rauch einer 20er Schachtel Kingsgates, gekauft bei Maplanka für $3,600. Dem just play Run the Mouse like Boza. I beg you, make you no teach me the nonsense. Where you feel say you dey teach person now money, I dey find first. Ain't got no education, no money, no occupation. I'm looking like constipation, how person go find rest? So many politicians, ambition without a mission. So many altercations, is this my f***ing nation? What happened to my oil? What happened to my skin? What happened to peace and love and hope and then unity? You care about your kids, so what am I, a goat? Not knowing we got the vision, they keep staying afloat. So many wanna run, so give me your vote. Cause greed and money is the only way the thing go. I pray for you and I, to the T and the Y. Cause when I look at my nation, I just break down and cry. I see my leaders lie, I see my people die. I see my generation failing, why these people wanna Zum Begräbnis deines Vaters kommen viele deiner Verwandten. Manche kennst du, manche kennst du nicht. Manche magst du, manche magst du nicht. Trauerfeiern dauern normalerweise 3 bis 4 Tage, aber die von deinem Vater dauert nur einen. Denn was sollen die Trauergäste die ganze Zeit über essen, wenn die Geschäfte doch leer sind? Außerdem gibt es bei den ständigen Stromausfällen nicht genug Wasser und Strom für eine normale Beerdigung. Deine Mutter weint am lautesten. Sie ist von Kopf bis Fuß in schwarze Trauerkleidung gehüllt, die gut zu ihrer braunen Haut passt. Rose ist auch damit beschäftigt zu weinen Und du findest, mit dem schwarzen Trauerschleier um ihren Kopf wirkt sie ziemlich wichtig und fast wie eine richtige Frau. Warum hat sie dir keinen Trauerschleier besorgt, damit du auch wie eine Frau aussehen kannst? Du fragst dich auch, was dein Bruder Wunend Lella wohl tun würde, wenn er hier wäre. Was würde er wohl tun? Würde er überhaupt weinen? Und würde er weinen wie ein Mann? Und wie weinen Männer eigentlich, wo sie doch gar keine Tränen vergießen dürfen? Weil du ein Kind bist, bekommst du die Leiche deines Vaters nicht zu Gesicht. Und du bist etwas traurig, als du siehst, wie der Sarg in ein Erdloch hinabgelassen wird. Und noch etwas trauriger, als sie Erde drüber kippen, um ihn zu begraben. Als alle dorthin zurückgekehrt sind, wo sie herkamen, außer den männlichen Familienangehörigen deines Vaters, überkommt dich plötzlich Angst. Vielleicht liegt das daran, dass sie so ernst gucken und jedes Lächeln verweigern. Sie reden über den Tod deines Vaters, der ihnen sehr verdächtig vorkommt. Denn wie konnte er, Sawu, so jung sterben, mit nicht einmal 50 Jahren? Wie konnte das passieren? Sie wissen, was sie wissen. Und so ist schnell entschieden, dass deine Mutter aus dem Haus muss. Sie war sowieso eine schlechte Ehefrau und Mutter. Seht doch nur, wo ist der Alleinerbe denn jetzt? Hat sie ihn etwa nicht nach Südafrika gejagt, damit sie sich das Haus unter den Nagel reißen kann, sobald ihr Mann an dem Gift gestorben ist, das sie ihm heimlich ins Essen gemischt hat? Deine Mutter muss ihre Sachen packen und verschwinden, weil dein Onkel Mandla bald einziehen wird. Er wird auf das Haus, dich und Rose aufpassen. Ihr bleibt da, denn jeder weiß, dass Kinder zur Familie des Vaters gehören. Niemand gibt deiner Mutter Gelegenheit, etwas zu sagen, und darum ist sie die ganze Zeit still, als hätte sie weder Worte noch Stimme, als wäre ein roter Pullover in sie gestopft worden, der ihre Worte erstickt. Als du dich an dem Abend, an dem deine Mutter fortgeht, schlafen legst, tröstest du dich mit dem Versprechen, dass du sie eines Tages finden wirst, wenn du erwachsen bist. Bei dem Gedanken kaust du auf deiner Unterlippe und ziehst dir mit einem Anflug von Hoffnung das dünne, graue Laken über den Kopf. Wenigstens wirst du sie wiedersehen. Was du nicht weißt, ist, dass sie, als du sie endlich wiederfindest, mit einem Mann mit einem fremden Namen verheiratet sein wird, der aber auch Kingsgates raucht, wie dein Vater. Du wirst so, so glücklich sein, deine Mutter nach so langer Zeit wiederzusehen, aber sie wird dich kühl und zurückhaltend wie eine Fremde begrüßen. Sie wird die Mokassins ihres neuen Ehemannes tragen, die ihr besser passen als die deines Vaters, und mit einer neuen Stimme zu ihren neuen Kindern reden. Du wirst sie die Kinder ansehen, den frechen Jungen, der Tanaka heißt, und das schüchterne kleine Mädchen, das Tadenda heißt, und du wirst eifersüchtig auf sie sein und sie hassen, weil sie dir deine Mutter weggenommen haben. Deine Mutter wird ihrem neuen Ehemann erzählen, dass du ihre Nichte bist, und er wird dich mit einem Lächeln begrüßen, das in Zigarettenrauch gehüllt ist, aber nicht einmal nach deinem Namen fragen. Und wenn du und deine Mutter dann endlich unter euch seid, wird sie dir mit einer sanften Stimme erklären, die du nicht von ihr kennst, dass sie nicht mehr deine Mutter sein kann. Sie wird dir sagen, sie ist jetzt die Frau eines anderen Mannes und dieser Mann wird nicht die Kinder eines anderen Mannes in seinem Haus dulden. Am Ende wird sie dich zum Tor bringen und deine Hand genauso fest umklammern wie an dem Tag, als sie dich zum ersten Mal in die Krippe gebracht hat. Und sie wird dich dabei beobachten, wie du in den Bus steigst, nachdem sie dich gebeten hat, bitte nicht wiederzukommen. Bitte nicht. Oh, Du bist 14,5 und verkaufst hartgekochte Eier, als du Dixon auf der 7th Avenue Ecke Main Street begegnest. Anfangs hast du das Verkaufen gar nicht gemocht, aber dir ist nichts anderes übrig geblieben, weil Onkel Mandler nie genug zu essen gekauft hat, sondern nur Bier und noch mehr Bier. Und darum musstest du mit dem Verkaufen anfangen, um zu überleben. Jetzt kannst du dich zumindest selbst ernähren. Und du bist auch froh, dass die Dinge besser laufen, seit die Inflation, du weißt jetzt, was das ist, vorüber ist. Nachdem die neue Regierung alles besser gemacht hat. Wie würdest du sonst überleben? Du gehst die 7th Avenue entlang und hältst ab und zu an, um die Kleidung zu bewundern, die in den Schaufenstern ausgestellt ist, an Schaufensterpuppen in allen möglichen Größen. Als du klein warst und mit deiner Mutter in die Stadt gefahren bist, hast du den Schaufensterpuppen immer zugelächelt und ihnen gewunken, weil du dachtest, sie wären richtige Menschen. Und es hat dir immer einen Stich versetzt, wenn sie dich einfach aus ihren bezaubernden, aber ausdruckslosen Augen mit den dichten Wimpern angestarrt haben, anstatt zurückzuwinken. Jetzt, wo du groß bist, winkst du nicht mehr. Du siehst dir nur die Kleidung an und fragst dich, wann du dir jemals wieder neue Sachen leisten kannst. Vielleicht ist es doch eine gute Sache, dass Rose von zu Hause abgehauen ist, weil Onkel Mandler versucht hat, schlimme Dinge mit ihr anzustellen, hat sie gesagt, und wo nach Südafrika gefolgt ist und fast ihre ganze Kleidung dagelassen hat, die dir jetzt, wo du größer bist, passt. Denn was würdest du sonst anziehen, wenn das nicht passiert wäre? Du bewunderst gerade in einem Schaufenster ein weißes Shirt, auf dem Hello Kitty steht, als ein schickes rotes Auto nur einen Steinwurf von dir entfernt anhält und ein glatzköpfiger Mann das Fenster runterkurbelt und dich zu sich winkt. Du bist dir sicher, dass er dich mit jemandem verwechselt, weil er dich Sunrise, Morgenrot nennt, was ja definitiv nicht dein Name ist. Du wirst aber bald verstehen, dass der Mann dich nicht verwechselt hat und dass er dich meint und dass du auch Sunrise heißt, weil Namen genau wie hartgekochte Eier jederzeit verteilt werden können, sogar auf der Straße und von Fremden an andere Fremde. Du wirst auch begreifen, dass der Mann nicht wirklich an deinen Eiern interessiert ist, obwohl er sie alle auf einmal mit knisterndem Geld aufkaufen wird, das neu duftet, und er dir dann sagen wird, behalt den Rest, meine Süße, sondern etwas ganz anderes will, von dem du gar nicht weißt, dass du es hast. Sunrise. Du wirst herausfinden, worum es geht, nachdem der Mann, der alt genug ist, um dein Vater zu sein, aber darauf besteht, dass du ihn bei seinem Vornamen Dixon nennst, deiner trostlosen Karriere als Eierverkäuferin ein Ende gesetzt hat. Er wird dich mit Geld überschütten und mit Geschenken verwöhnen und mit Aufmerksamkeit überhäufen. Mit 14,5 weißt du nicht, wie du damit umgehen sollst, außer berauscht und verwirrt und glücklich zu sein. Außerdem stehst du mega auf das Zimmer, das Dixon für dich gemietet hat, weil er überzeugt davon ist, dass dein Vormund, der immer mehr in Bier ertrinkt, eines Tages nach Hause kommen und denken wird, du wärst nicht seine Nichte, sondern nur ein Mädchen namens Mädchen. Hey girl, it's been a minute since we kicked it. And it's about time they ought to know who the slick is. That's me. That's you. That's Kay Jones be my name. And they call me Cashy. Right now, it WD Uchill and Domini Rhyme. I thought we was a team, now you don't want me to shine. Nah, chill, baby. I was just kidding, though. You know I got your back whenever you won't kill him, Jones. Oh, so you about to die, chick? On your side till death, like a certified crip. And they can never touch you unless they wanna die quick. Now they never seen a beat getting murdered like this. Hey, y'all, we sell on earth. Who's next or gonna be first? This rapper's looking like a shorty with a cheap purse. Okay, so basically they need work, cause I be kicking most of them. And I can tell that's why your feet hurt. Nah, I'ma be okay, Mamacita. Now let me hear you say my name, Mamacita. Papa Jones. No games, Mamacita. And if they wanna work, let them pay for a feature. Hey, yo, Nakuru. Naivasha. Kisumu. Mombasa. Buru Kayole. West Madaraka. South B. Nairobi West. Sulangata. East Baka Westie. Mikasa. Sukasa. Nakuru. Naivasha. Kisumu. Mombasa. LD. Bondo Tukitui. Apo Sasa. Central na Western. Pia Washadata. No matter where you from, your Mikasa. Sukasa. And just know that if you believe that Mindo King and of course Missy Rudy Lee. Now how many gonna equal off, say what Rudy Lee? Chill na siyasa. Isi kord, I'm a Jubilee. Okay, so you getting political now? Somebody had it with dress, this political clown. You see them citizens is waiting for a miracle now. That's enough, so let's get lyrical now. Check it, I'm a lyrical Picasso. Kani muziki, minafanyia umati. Wanafikiri ni vako, wapigetizi, hatupotezi wakati. Kani pata ni kihasu, piga matilu, tadani za mihadarati. Throne is mine, hauni dakika mbili, ile design ya bahati. Kama si sisi, basi ni nani. Kama si sisi, ini mazishi. Si utani, na si utani. Ini mazishi. It's vipi tana, mamwa kwape like a rat race. In that case, minda wapate ya zile mistavi, they can't trace. Fast pace, hivyo do vile miwanga, so they can't trace. Move back, songa kidogo manze, mina demands pay. Oh, for real? I thought you was gonna pass the ball. But it's like you don't want me to rap it all. Oh, no, nah, baby, I ain't mean that ish. But on the real, I really doubt if you can spit that quick. I'm sick now, I get down, I run this down. Man, I flow for 6 rounds, to love this sound. For a gig? Not to less than 90 mil. Chris Brown, and when the queen talks, I suggest you sit down. This industry needs to be set. I'm tired of seeing my people being treated this way. I mean, why are we gassing up all this foreign acts? And when a Kenyan does it well, then they call it whack. It's obvious that they decided to fall off track. But they said hip-hop is dead. But we brought it back. Hold up, it's something I belong in to say. To all the Kenyan DJs saying they got nothing to play from the Kenyan market, why you gotta speak that way? If we support each other, we gonna all eat that cake. Ayo, Nakuru. Naivasha. Kisumu. Mombasa. Buru Kayole. West Madaraka. South B. Nairobi West. Sulangata. East Baka Westie. Mikasa. Sukasa. Nakuru. Naivasha. Kisumu. Mombasa. LD. Bondo Tukitui. Apo Sasa. Central na Western. Pia Washadata. No matter where you from, your Mikasa. Sukasa. Sunrise. An dem Tag, an dem Dixon aufhört, dich Sunrise zu nennen, wird er dich Sunset, Abendrot nennen. Er wird dir leuchtend rote Blumen mitbringen und deine Lieblingsschokolade mit diesem komischen, verschnörkelten Namenszug, den du nicht mal lesen kannst. An dem Tag wirst du zum allerersten Mal einen nackten Mann sehen und vor Angst und Ehrfurcht und Überraschung zittern, weil du siehst, dass es wahr ist, dass bei Männern zwischen den Beinen auch noch etwas Lebendiges hängt, wo bei dir nichts ist. Sunset. Du wirst erst mit Grauen, dann mit Ehrfurcht dabei zusehen, wie sich das Ding wie eine Peitsche hebt und in der Luft stehen bleibt. Und du wirst dich fragen, ob das, was du siehst, wirklich passiert oder nur ein Zaubertrick ist. Während du dir darüber immer noch den Kopf zerbrichst, wird Dixon darauf bestehen, dir zu zeigen, wozu das Ding gut ist. Das zu zeigen geht aber nicht so wie anderes zeigen. Nicht so, wie wenn jemand auf etwas zeigt und sagt, dass da ist eine Tasse, ein Löffel, ein Herd, dass da ist ein Hund, er heißt Robert. Es ist mehr so ein Zeigen, das damit anfängt, dass dir Dixon die Klamotten auszieht und damit endet, dass du flach auf deinem Rücken liegst, einen stechenden, stechenden Schmerz zwischen den Beinen. Sunset. Am Tag nach dem Zeigen drückt dir Dixon ein riesiges Geldbündel in die Hand, viel mehr, als du in deinem ganzen Leben je gesehen hast, und sagt, du kannst dir davon kaufen, was du willst. Er sagt dir auch, dass er dich bald heiraten will und dir wird vor Aufregung ganz schwindelig. Sunset. Du siehst die Hochzeit schon ganz genau vor dir. Du wirst eine traumhaft schöne Braut sein, in einem weißen Kleid mit langem, langem Schleier, den alle bewundern werden. Du wirst auf Rosenblättern, noch röter als Namgkobas Pullover schreiten und durch zwei Reihen hübscher Brautjungfern in gelben Kleidern schweben. Es wird eine fröhliche Hochzeit in Weiß. Das einzig Traurige wird sein, dass dein Vater und deine Mutter und Rose und Wu nicht da sein werden, um Reis und Hähnchen zu essen, Fanta und Sprite und Coca-Cola zu trinken und zu sagen, wir freuen uns so sehr für dich. Herzlichen Glückwunsch. Sunset. Eines Tages, als du 14¾ bist, beschließt du nach all den Tagen der Morgenübelkeit, der schmerzenden Gelenke und des Schwindelgefühls ins Krankenhaus zu gehen, weil du dir deine komische Krankheit nicht erklären kannst. Zuerst hast du gedacht, es würde schon von allein weggehen, aber jetzt, wo das nicht passiert ist, machst du dir ein bisschen Sorgen, weil du immer ein gesundes Kind warst. Du sagst Dixon nichts davon, weil du ihn nicht aufregen willst. Und irgendwas sagt dir, dass er Aufregung nicht mag. Vielleicht kannst du ihn aufregen, wenn ihr verheiratet seid, aber nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Sunset. Es ist viele, viele Jahre her, seit ihr deinen Vater zum Sterben ins Krankenhaus begleitet habt und dich schaudert bei dem Gedanken, dass ein Krankenhaus genau genommen ein Ort zum Gesundwerden und zum Sterben ist. Während du deinen roten Push-Up-BH anziehst, fragst du dich, ob sie dich wohl auch wie deinen Vater an den Tropf und das Beatmungsgerät hängen werden. Und was ist, wenn sie dich, wie ihn, auch einfach da behalten und es nachts einen Stromausfall gibt? Sunset. Die kleine, ältliche Krankenschwester mit dem gebeugten Rücken, der dich an den Haken eines Kleiderbügels erinnert, mustert deinen Ausweis. Sie hat auch dich durch das Fenster gemustert, als du in deiner Skinny Jeans und deinem tief ausgeschnittenen Top, das beinahe deinen Busen ausspuckt, unsicher den Flur entlang gekommen bist. Sie hat den Schwangerschaftstest schon vorbereitet, bevor du an die Tür klopfst, weil sie dich nur anzugucken braucht, um zu wissen, warum du gekommen bist. Sie weiß auch schon genau, was sie dir sagen wird, mit welchen Worten und in welcher Stimmlage. Aber sie bereitet den Test trotzdem vor. Sunset. Die Krankenschwester hat das schon so, so oft erlebt, dass sie genau weiß, wie viel von deinem Gesicht das kalte Laken der Überraschung bedecken wird und wie sich nach und nach der Schock über die Überraschung ausbreiten wird wie kochende Milch, die aus einem Topf auf glühende Kohlen fließt. Sie weiß auch, welcher Tod dich erwartet, noch bevor du das Krankenhaus wie ein Zombie verlässt. Und obwohl sie sich nicht ganz sicher ist, wann du tun wirst, was du tun wirst, wenn du es herausgefunden hast, weiß sie, dass du es tun wirst. Looking for ways to say, thoughts of leaving disappear every time I see your eyes. Don't wanna make you cry, but we can go on pretending like baby it's alright. See, baby it's you like to hear that I'm in love with you and all the things you do. You know that wouldn't be sincere. I can't buy the thrill is gone. Can no longer compromise. No matter how hard I try. I can't hide the truth no more. And I truly sympathize. Love don't live here anymore. But we can go on pretending like baby it's alright. See baby it's alright. See baby it's alright. Yeah. We can go on pretending like baby it's alright. See baby it's alright. See baby it's alright. But it's over. Baby, it's alright. Yeah. It's over. Baby, baby, they go, go. Can't keep up this shit any longer. Sunset. Du bist in Namgye Korbas Hütte, als du es eine Woche später tust, nachdem du darüber nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht hast. Dixon weiß nichts davon und du willst auch nicht, dass er etwas davon weiß. Auch nach all den Jahren erkennt Namgye Korba dich wieder, als du früh morgens in ihre Hütte stolperst, noch bevor sie ihren roten Pullover anziehen und auf die Straße gehen kann, um sich nach den Frühstücksplänen anderer Leute zu erkundigen. Sie öffnet die Tür in einem schwarzen Nachthemd und ohne zu fragen, wer da ist, so wie du manchmal die Tür für Dixon aufmachst, weil du ihn erwartest und weißt, dass es niemand außer ihm sein kann. Sunset. Namgye Korba braucht nicht lange, um alles vorzubereiten. Auf dem Boden liegt eine Strohmatte, die schon für viele andere Dinge benutzt wurde und noch benutzt werden wird. Eine rote Kerze auf einem niedrigen Hocker erhellt die Hütte. Ein kleines Schüsselchen mit Seifenlauge, ein Lumpen, ein Handtuch, ein Schwamm und ein paar Dinge, die du nicht einmal kennst, nach denen du aber auch nicht fragst. Namgye Korba drückt dir einen Kleiderbügel aus Draht in die Hand und weist dich an, ihn aufzudrehen und gerade zu biegen. Du gehorchst und fragst dich, während sich der Draht in deinen Händen windet, warum du dieses Ding gerade biegen sollst, weil du nicht kapierst, wozu es gut sein soll. Aber du fragst immer noch nicht nach, weil man nach manchen Sachen eben einfach nicht fragt. Als Namgye Korba dir sagt, du sollst deine Skinny Jeans und deine Unterwäsche ausziehen, tust du das und legst dich mit dem Rücken auf die Matte, mit gespreizten Beinen, die Füße aufgestellt. Stich, Stich, Stich, Stich, Stich, Stich, Stich, Stich, Stich, Stich, Stich, Stich, Stich. Sunset. Als du nach der Geschichte mit den Stichen und nachdem du Namgye Korbas Kräuter benutzt und dich ein bisschen ausgeruht hast, das nächste Mal Dixon triffst, liebst du ihn mit mörderischer Zärtlichkeit. Du spürst ihn tief in dir und drückst ihn fest an dich, weil du dankbar bist, dass er kein stechender Draht ist, sondern etwas, das dir eine greifbare Süße bietet. Du hältst ihn wirklich fest, deine Beine wie eine Schlange um seine Hüfte geschlungen. Bevor er an diesem Tag geht, verspricht er dir, dass du dir ein neues Auto aussuchen darfst. Und du zeigst dein strahlendstes Lächeln, während du schon über die langen und kurzen und schnellen und langsamen Ausflüge nachdenkst, die du unternehmen wirst, obwohl du ganz genau weißt, dass du noch zu jung zum Autofahren bist. Sunset. In dieser Nacht wirst du auf der linken Seite schlafen, den angewinkelten Ellenbogen fest unter den Kopf geklemmt, und an all das Glück denken, das du gehabt hast, und dich auf das freuen, von dem du spürst, dass es noch kommen wird. Was du nicht weißt, ist, dass all das Glück, das noch kommen wird, bedeutungslos ist, weil die Geschichte mit den Stichen Nachwirkungen hat, die dich im Schlaf sanft weit, weit wegtragen, wo kein Glück, ganz gleich wie schön, dich je erreichen kann. Als sie deinen leblosen Körper vortragen, wirst du dort auf dem Bett einen abendroten Fleck hinterlassen, der so leicht ist wie Zigarettenrauch. Schnappschüsse von No Violet Bulawayo. Gelesen von Maike Jüttendonk. Regie Susanne Krings. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018.